Auf die Nachricht von Tannenberg bezieht sie vom Kurischen Haff bis nach Lück den Seen entlang eine Verteidigungsstellung. Diese wird von den Deutschen von der Südflanke her umfassend nach dem Norden hin aufgerollt, doch können sich die Russen der Vernichtung entziehen. Am 13. September ist Ostpreußen von den mordbrennenden Feinden vollständig gesäubert. 45.000 Gefangene sind der Siegespreis aus dieser Schlacht. Die russische Grodno-Gruppe aber ist am 11. September geworfen und auf russischem Boden bis zur Linie Augustow-Suwalki verfolgt worden. Nun aber müssen alle irgend verfügbaren Truppen nach Polen abrollen, wohin sich auch die Armeeführung begibt, während die zurückbleibenden Kräfte als 8. Armee unter General von Schubert, später François, dann Otto von Below treten. Die begonnene Belagerung von Osowitsch muss aufgegeben werden. Diese Entschlüsse wurden notwendig, da die Österreicher in Galizien den Russen erlegen sind und schwer getroffen im Raum von Krakau neuen Halt suchen müssen. Das österreichische Armeeoberkommando unter Erzherzog Friedrich und als Generalstabschef Konrad hatte in Galizien 4 Armeen angesetzt, die erste unter General Dankel, die vierte unter Auffenberg, die dritte unter Brudermann, die zweite unter Böhm-Ermolli. Die Truppen der 2. Armee treffen auf ihrem Kriegsschauplatz, dem Gelände am Dniester, spät und nur stückweise ein, da sie wegen der geringen Leistungsfähigkeit der österreichischen Bahnen zuerst gegen Serbien geführt, an der Save aber mit Teilen, dem 4. Korps, unglückseligerweise in heftige und verlustreiche Kämpfe verwickelt worden waren. Trotz dieser Schwäche der rechten Flanke, denn auch die 3. Armee sollte zunächst nicht gegen den Osten, sondern nach dem Norden vorstoßen, wohin sich in dem Raum des südlichen Polen und Wolynien die 1. und 4. Armee in Bewegung setzten, hielt Konrad an der Offensive gegen Norden fest. Er glaubte nicht an den unheimlich raschen Aufmarsch, mit dem ganz gegen alle Erfahrungen das Zarenreich aufzuwarten vermochte. Die Russen warfen gegen die österreichischen Truppen zunächst 4 an Artillerie und auch an Infanterie stärkere Armeen. Als erste greift die Armee Dankels an. Durch den Sieg von Krasnik zwingt sie den Feind gegen Lublin auszuweichen. Gleich darauf tritt auch die Armee Auffenbergs in den Kampf und bahnt sich unter heißen Kämpfen und wieder infolge der russischen Überlegenheit an Artillerie und der österreichischen Sturmtaktik unter erheblichen Verlusten vom 25. August bis 1. September in der Schlacht von Komarow den Weg zum Sieg, der aber wiederum, wie bei Krasnik, zu keiner Umklammerung russischer Heeresteile führt. Eine Verfolgung des Feindes ist unmöglich. Die vom Kampf noch ermüdeten Truppen müssen sogleich in starken Märschen nach Südosten gegen Rawaruska in Galizien ausschwenken, um der bereits geschlagenen 3. Armee zu Hilfe zu kommen. Diese ist am 26. August bei Zlokzow trotz des heldenmütigen Kampfes des 3. Korps der Steirer Truppen geworfen worden und 2 Tage darauf noch einmal bei Przyslany. Lemberg musste geräumt werden. Auch die auf dem Schlachtfeld eben eingetroffenen Teile der 2. Armee sind geschlagen. Konrad, an dem Versagen der 3. Armee nicht schuldlos, da er sie ohne Information über die zu gewärtigende Stärke des Gegners gelassen, Brudermann und sein Stabschef Pfeffer vermeinten nur schwächeren Feind vor sich zu haben, ersetzt die Führung der 3. Armee durch den General Borowitsch. Nun soll die 4. Armee im Verein mit der 3. Lemberg zurückerobern. Aber die neue Schlacht bei Grodeck, westlich Lemberg, die vom 7. bis 14. September tobt, führt nicht zum Ziele. Konrad, der die Schlacht mit der größten Zähigkeit durchgefochten hat, muss sich zur Zurücknahme der Armeen entschließen. Die 1. Armee wird auch bereits schwer bedrängt. Dauert der Kampf noch einen Tag länger, so ist der Rückzug des bereits schwer mitgenommenen Heeres gefährdet. Besonders die aus ungeübten und nicht mehr sehr leistungsfähigen Landsturmleuten gebildeten Marschbrigaden, die vielfach ohne Artillerie in den Kampf geworfen wurden, haben eine wahre Dezimierung erfahren. Auf schwierigem Rückmarsch, der ihnen große Teile des Trains kostet, müssen die Österreicher hinter den Sahn, dann hinter die Wisloka, endlich in den Raum von Krakau zurück. Unter den Truppen wütet die Ruhe. Tiefe Enttäuschung bemächtigt sich der tapferen Regimenter. Durch die verfehlte Taktik, das frontale Anrennen in viel zu dichter Gliederung und durch die mangelhafte Ausrüstung an Artillerie und Maschinengewehren, ruchlose Versäumnisse der Friedenszeit, ist die Blüte des Friedensheeres nutzlos geopfert worden. Der Russe fühlt sich fortan den Österreichern überlegen und er greift bei ihnen künftig mit ganz anderem Elan an als bei den Deutschen. Österreich hat nie mehr die Folgen der Lemberger Schlachten verwinden können. Im Kampfe mit der Zweiten Armee steigen die Russen die Karpaten empor und beginnen in Ungarn einzudringen. Die Festung Przemysl wird eingeschlossen. Ihre Verpflegungslage ist schlecht, weil sie den zurückgehenden Truppen aus ihren Vorräten aushelfen musste. So steht die Lage, als Hindenburg und Ludendorff, nun Oberbefehlshaber über alle deutschen Truppen im Osten, die neu gebildete 9. Armee, bestehend aus 5 Korps und einer Kavalleriedivision, zum Angriff ansetzen, für den sie trotz der Erschöpfung der Österreicher auch Konrad zu gewinnen vermögen. Die Deutschen stoßen auf Iwangorod und Warschau vor, die Österreicher erreichen den Sann, den sie allerdings trotz opferreicher Anstrengungen nicht überschreiten können. Das befreite Przemysl, eben erst gegen die Sturmangriffe der Russen unter Dmitrijew siegreich gewesen, kann neu verpflegt werden. Die Deutschen kommen Warschau bis zur Linie Blony-Grodeck nahe. Nun aber eröffnet die russische Heeresleitung mit 30 Armeekorps und zahlreichen Reservekorps einen wahren Massenstoß zwischen Warschau und der Sahnmündung, dem die Österreicher vor Iwangorod erliegen. Auch im Norden muss man zurück. Der deutsche Rückzug vollzieht sich in meisterlicher Weise. Er geht bis auf das Westufer der Warthe, um vor den nachrückenden Massen Bewegungsfreiheit zu gewinnen und den Gegner von seinen Verbindungen zu lösen. Schmerzlich ist, dass Przemysl wieder von den Russen eingeschlossen werden kann, da auch die Truppen der Doppelmonarchie vom Sahn zurück müssen.